Ich lese den Bibeltext zur Predigt vor aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. »In Bethlehem, in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde.« Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. »Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann ich auch hingehen und ihm Ehre erweisen.« Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, und deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Neun Millionen und 30.000 Ergebnisse in 0,28 Sekunden für das deutsche Wort. Und 64,5 Millionen Ergebnisse in 0,20 Sekunden für das englische Wort. Welches Wort meine ich jetzt? Tja, ich habe mal, was ich gleich dann ausführen werde, welches Wort ich gemeinte. Ich habe mal meinen Namen gegoogelt, Michael Nickel, und der kommt 42 Millionen Mal vor ungefähr bei Google. Und ja, nicht ganz so viel wie dieses englische Wort, worum es geht. Dieses Wort beschreibt für mich Weihnachten eigentlich. Ich weiß nicht, was für dich Weihnachten ist oder wie du dir Weihnachten vorstellst, wie du dir Weihnachten wünschst und diese ganze Weihnachtszeit. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, dann würdest du sagen, ja, wir wünschen uns Besinnung, wir wünschen uns Wärme, wir wünschen uns Annahme, wir wünschen uns Liebe, wir wünschen uns Plätzchen, Kerzen und heilvolle Beziehungen und ja, eigentlich das Ganze, das wünschen wir uns, wenn ich das euch jetzt fragen würde. Aber für mich bedeutet Weihnachten erstmal was ganz anderes. Dieses Wort, was so oft bei Google, es gibt Wörter, die werden öfters gegoogelt oder da gibt es noch mehr Ergebnisse für. Aber ich fand es interessant, dass zu diesem Wort, das Wort Ablehnung, dass es zu diesem Wort so viele Ergebnisse gab. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was will der Michael mit diesem Wort Ablehnung? Hallo, es ist 14.12. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Wir wollen nicht was über Ablehnung hören und das hat auch nichts mit Weihnachten zu tun. Ja, wir wollen Wärme, wir wollen Liebe und das Ganze. Warum ausgerechnet endlich mal in der Kirche und jetzt geht's wieder um das Wort Ablehnung. Jetzt geht's schon wieder um diesen ganzen Trott, den wir irgendwie doch erleben. Und das Interessante ist ja, wenn wir uns mal Gedanken machen und in kaum zwei Wochen ist Weihnachten und viele von uns fahren nach Hause, fahren zu ihren Eltern oder zum Partner oder zu Freunden oder vielleicht zu niemanden. Vielleicht ist man auch einfach einsam. Eigentlich, wenn man mal wirklich so runterkommt und das Ganze mal realistisch sieht, dann ist Weihnachten eigentlich gar nicht so das Fest, was wir uns eigentlich so wünschen, oder? Und diese ganze Weihnachtszeit sowieso. Ja, wir kommen dann zu unseren Verwandten, die wir A, entweder überhaupt nicht mögen, ja, Verwandte kann man sich nicht aussuchen, ja, und soll schon mal vorkommen, dass man seine Verwandten nicht mag und auch nahestehende Verwandten. Das heißt, da fängt schon der Stress an. Oder man kennt seine Verwandten gar nicht wirklich. Also vielleicht seine Eltern vielleicht schon, ja, aber so dann mit Onkeln und Tanten, da weiß man dann auch nicht mehr so ganz genau, wie heißt der jetzt nochmal. Und dann kommt man so ein Setting eigentlich, was eigentlich so das Highlight des Jahres von Besinnung und heilvollen Beziehungen ist. Und du kommst aber in so ein Setting rein, wo du eigentlich merkst, oh nein, wie soll ich das nur bestehen, diese 3 oder noch mehr Tage. So sieht eigentlich diese Realität aus, wenn wir uns mal so wirklich das mal eingestehen. Und ich fand es total interessant, wenn ich dann noch einen Schritt weitergehe, dass viele Menschen an Weihnachten sehr einsam sind. Ein guter Freund von mir, der hier eine ziemlich coole und eine ganz bekannte Bar betreibt in Frankfurt, der hat gemeint letztens, du, ich habe an Heiligabend geöffnet. Und zwar, ich mache um 9:30 dann auf und dann rennen die Leute mir die Bude hier ein. An Heiligabend kommen die Leute in die Kneipe, in die Bar. Und er meinte so, ja, die halten es einfach nicht mehr aus. Die Leute halten es zu Hause an diesem Heiligabend einfach nicht mehr aus. Interessant, wo ich doch immer gedacht habe, so, ich komme aus einem Dorf, ne, jeder ist in seiner Familie und alles ist so heilvoll und gesund und so. Pustekuchen. Und wenn ich nochmal einen Schritt weitergehe, dann gibt es Länder, das ist vielleicht nicht in jedem Land so, weil ich will das ja noch nicht überkarikieren, aber es gibt Länder, da ist die Suizidrate in der Weihnachtszeit und speziell an Weihnachten am höchsten. Ja, das wird vielleicht keine neue Neuigkeit sein, aber sie ist dann am höchsten, weil wir merken, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist wie, wenn du voll in deinem Business bist, ja, mehrere hundert Tage lang und dann hast du mal Urlaub und du merkst eigentlich erst dann im Urlaub, wie krass dieses Business war und wie viel Stress du hattest. Ganz oft ist man ja dann irgendwie, fällt man dann in so ein tiefes Loch, wenn man Urlaub hat. Sei es gesundheitlich oder vielleicht sogar seelisch. Und ich finde es so interessant, dass Weihnachten eigentlich auch sowas ist, ja. Vor allem so in dieser Weihnachtszeit, ja, wo so alles voller Stress ist und du fällst dann in so ein tiefes Loch. Und eigentlich, wenn wir uns das mal alle eingestehen, ist Weihnachten alles andere als dieses Fest, was wir uns eigentlich wünschen, oder? Mal so wirklich in der Realität. So nehme ich es jedenfalls wahr. Und ich glaube auch nicht, dass man einfach mal eben so diesen 23. Dezember auf 24. Dezember Ausknopf drücken kann. Diesen Ausknopf von aus Stress, aus Leid, aus Ablehnung, aus Mobbing. Das geht einfach nicht. Wir können nicht einfach das abstellen. Das ist nicht möglich. Also irgendwie ist Weihnachten das Fest der Ablehnung. Jedenfalls für mich. Und um das genauer zu beschreiben und genauer, ja, was ich da überhaupt mit meine, möchte ich das gerne in 3 Punkten aufteilen. Und zwar der erste Punkt ist abgelehnt, der zweite Punkt ist aufgelehnt und der dritte Punkt ist dann angelehnt. Und vielleicht komme ich noch zu einer positiven Wendung, die vielleicht nach einer Art Hollywood-Geschichte schreit oder die vielleicht so aussieht, als sei es sowas wie Hollywood, aber es ist kein Stückchen Hollywood. Wir merken, wir leben in einer abgelehnten Welt und das irgendwie ganz besonders an Weihnachten. Und genauso ist die Story, wo Weihnachten ja eigentlich herkommt, also warum wir eigentlich Weihnachten feiern, kommt ja aus der Bibel, aus dem christlichen Glauben, aus genau diesem Text, den Sondgar eben vorgelesen hat. Und wenn man sich mal den Kontext dieses Textes anschaut, dann sieht man, okay, da war auch alles andere als Liebe am Start. Da war Intrige, Heimatlosigkeit, tiefe Ablehnung. Und allen voran war es Herodes der Große, der so in den letzten Jahrzehnten vor Christi Geburt gelebt hat und Und das war so von den Römern so der König der Juden, wurde er genannt. Obwohl er eigentlich gar kein Jude wirklich war. Er war auch nicht wirklich Römer oder er hatte nicht wirklich so diese eine Identität. Und das ist gleich ganz wichtig, dass er nicht diese eine Identität hatte. Und sein Lebensprinzip von diesem Herodes, dem Großen, war eigentlich kurz zusammengefasst folgendes. Wie kann ich das Beste für mich rausholen auf Kosten von anderen? Und dabei wortwörtlich auch über Leichen gehen. Man könnte Herodes, weil er eben nicht so diese Identität hatte und ständig so jemand war, der versucht hat, das Beste für sich rauszuholen und versucht hat, bei den Römern gut anzukommen. Ja, deswegen war er dann auch eigentlich ein Heide und nicht wirklich der Jude. Aber bei dem Juden war er dann wirklich wieder so dieser typische Jude, der alle Gesetze eingehalten hat. Das heißt, er hat sich immer so das rausgepickt, wo er dann quasi strategisch am besten gut ankam. Man könnte ihn auch, und verzeiht mir dieses Wort, man könnte ihn eine Wanderhure nennen, so würde ich das bezeichnen. Ja, jemand, der sich mit denen gut versteht, die ihnen was bringen. Aber eigentlich geht's ihm gar nicht um den Menschen, sondern egal, ob die Leute verfeindet sind, befreundet sind, was auch immer. Und das schlägt sich ganz tief in seinem Leben nieder. Also er hatte zum Beispiel 10 Ehefrauen und hat sich dann mal eine Ehefrau genommen, ganz strategisch, weil irgendwie aus einem anderen Volk, weil das dann gut war. Und wenn das dann nicht mehr so strategisch war, hat er sie einfach umbringen lassen. Schon heftig, so seine eigene Frau umbringen zu lassen. Aber er hat auch sogar 2 seiner leiblichen Söhne umgebracht. Das ist schon auch sehr heftig. Menschen waren ihm eigentlich egal. Und nicht umsonst sagt der große Augustus, also der Kaiser, der römische Kaiser zu dieser Zeit, sagt nicht umsonst über Herodes: Es ist besser, Herodes Schwein zu sein, als sein Sohn. Das versteht man dann am besten aus dem Kontext, dass die Juden gar kein Schwein essen durften. Also es war wirklich besser, ein Schwein einfach zu sein, weil das durfte man ja nicht essen und schlachten, als irgendwie ein Mensch zu sein. Und das sagt schon sehr viel aus. Das heißt, Herodes war ein Mensch, der zutiefst ablehnend gelebt hat, der zutiefst die Menschen abgelehnt hat. Also ein Mensch, auf dessen Stirn so stand: Ich lehne dich ab, wenn du nicht in mein Raster passt. Ich lehne dich ab, wenn du nicht für mich bist oder wenn das mir nichts bringt, wenn ich mit dir kooperiere. Ja, dann lehne ich dich ab. Das war so eigentlich Herodes. Es tut mir leid, so ein negatives Bild von ihm zu zeichnen, aber das stand irgendwo auf seiner Stirn. Aber warum eigentlich lehnte er ab? Warum war er so ablehnend? Weil noch was ganz anderes auf seiner Stirn stand. Und das sieht man nicht. Das sieht man erst dann. Das ist so wie eine Art Phosphorfarbe, so eine Leuchtfarbe, die erst dann leuchtet, wenn es dunkel wird. Wenn es wieder dunkel bei Herodes wird, wenn er wieder ablehnend ist, dann leuchtet es hier auf. Noch ein anderer Schriftzug. Und zwar: Ich bin ablehnend Menschen gegenüber, weil ich, Herodes selbst, abgelehnt wurde. Das ist der Grund für seine Ablehnung. Abgelehnte Menschen lehnen Menschen ab. Und wenn man dann mal recherchiert über Herodes sein Leben, dann stimmt das total. Denn der wurde in der Tat von einem ganzen Volk abgelehnt. Der war ja eigentlich so nach den Römern so der König der Juden. Aber für die Juden war er kein König der Juden, weil er nämlich eben kein wirklicher Jude war. Er hatte keine Identität. Er war nicht wirklich Römer, er war nicht wirklich Jude. Und obwohl er die ganzen Gesetze des jüdischen Glaubens, die teilweise ja ziemlich ins Intensive gehen, eigentlich alle eingehalten hat oder scheinbar eingehalten hat, wurde er trotzdem nicht akzeptiert. Also er hat alles dafür getan aus seiner eigenen Kraft, dass er akzeptiert wird, dass er endlich angenommen wird, aber er wurde nicht angenommen. Und das ist der Hintergrund von einem Leben voller Ablehnung. Und ich merke, wenn ich mich so angucke, Michael, mein Leben hier als Trainee bei Nordstern in Frankfurt, dann merke ich, dieses Leben von Herodes ist eigentlich meine Story. Und Weihnachten ist eben jetzt mal nicht eben so ein Fest, wo doch alles in Ordnung ist. Ablehnung erfährt man schon im Kleinen. Wenn vielleicht Freunde von dir, wo du denkst, das sind eigentlich Freunde, ja, oder du hoffst dir Gutes von denen, sich nicht mehr bei dir melden, dich quasi ablehnen. Oder im Job, ja, im Daily Business hier, vielleicht gerade hier in Frankfurt, wo du so ständig irgendwie von Menschen umgeben bist, die mit dir unzufrieden sind, die dich vielleicht sogar mobben oder diskriminieren und die dir ständig begegnen mit einer Haltung von Ablehnung. Und wenn ich mal so von meinem privaten Leben über das Arbeitsleben nochmal drüber hinausschaue, auf die Kultur, dann merken wir doch alle, dass wir in einer Kultur voller Ablehnung leben, oder? Vielleicht gerade aktuell hier in Frankfurt, das Flüchtlingsproblem. Da kommen Menschen, die können gar nicht mehr anders als zu fliehen und erfahren vielleicht gar keine Annahme, sondern Ablehnung. Und ich glaube, umso mehr die Sache oder der Mensch mir nahe steht, die mich ablehnt, umso stärker ist auch meine empfundene Verletzung oder Ablehnung. Und ich glaube, dass Ablehnung eben nicht, nach diesen ganzen Ausführungen von mir gerade, eben nicht einfach nur so eine Tat ist. Es ist nicht einfach mal so, wo ich sagen kann, okay, zack, jetzt machen wir mal Annahme und zack, jetzt mache ich mal wieder Ablehnung. Sondern ich glaube, wir leben in einer Kultur von Ablehnung. Das ist ständig etwas, was uns umgibt, was in dieser Luft ist. Ja? Und in dieser Luft gibt es auch Liebe, in dieser Luft gibt es auch Schönheit. Ja? Und wenn ich Menschen sehe, die mir entgegenlächeln oder die sich gut verstehen, dann merke ich, in der Luft liegt was Gutes. Aber in der Luft liegt auch immer wieder ein Stück weit Ablehnung. Und wir können nicht einfach so diesen Ausknopf drücken. Und auch vor allem an Weihnachten können wir nicht einfach sagen, okay, lass uns jetzt mal alle piep, piep, ganz lieb sein. Das ist naiv zu sagen. Und ich glaube vielmehr, dass wir uns, und das ist vielleicht auch hart gesagt, aber ich würde es so bezeichnen, in einem Art Teufelskreislauf bewegen und leben. Einen Kreislauf von, ich werde abgelehnt, werde verletzt und lehne wieder andere Menschen ab. Und wir merken irgendwie, dass wir resignieren, dass wir irgendwie keine wirkliche Lösung dafür finden, für diese Ablehnung. Ja, vielleicht haben wir dann ein schönes Lächeln für jemanden, der uns ablehnt. Und vielleicht stehen wir auch darüber, wenn uns jemand ablehnt. Aber eigentlich kommt das dann doch wieder vor, dass wir dann doch wieder mit einer dritten Person über diese Person reden und merken eigentlich, wie tief verletzt wir sind. Und wenn ich in mein Leben dann ganz persönlich gucke, dann merke ich, obwohl ich auch wie Herodes erstmal in einer tollen Familie aufgewachsen bin, merke ich eigentlich, dass mein ganzes Leben voller Ablehnung war oder bestimmt war. Also ich habe mich ständig abgelehnt gefühlt oder ich hatte diese Angst vor Ablehnung in mir. Es fing schon in der Grundschule bei mir an, dass ich mir so einen tiefen Druck aufgebaut habe, dass ich der Beste sein muss. Ich war auch der Beste in der Klasse, aber es war nur in der Grundschule so, dann auf dem Gymnasium nicht mehr. Auf dem Gymnasium kamen dann andere Dinge, wo ich dann auch eine tiefe Angst auf Ablehnung hatte. Und ich glaube nicht, dass es einfach nur ein Kinder- oder ein Teenie-Problem ist, sondern dass heute immer noch dieses Thema, ein ganz aktuelles Thema in meinem Leben ist. Ich erlebe Ablehnung und bin deswegen auch ablehnend. Und ich merke, wie schon oft in meinem Leben, wirklich in meinem Leben, und vielleicht merkt ihr das auch, wenn du mal nachdenkst in deinem Leben, wie oft ich schon Masken aufgesetzt habe. Masken, weil ich Angst habe, irgendwo nicht anzukommen. Und ich setze eine Maske auf für eine ganz bestimmte Sache. Ja, ich habe dann heute Abend irgendein Event und das sind die und die Leute und dann muss ich genau die und die Maske aufziehen, um genau so anzukommen bei den Menschen, dass sie mich lieben und mögen. Ja, dass ich ja nicht abgelehnt werde. Aber ich ziehe auch eine Maske auf. Ich bin gar nicht ich selbst. Und dann ziehe ich wieder eine andere Maske auf für ein anderes Event und für die anderen Menschen ziehe ich wieder eine andere Maske auf. Und ich merke eigentlich, wie mein ganzes Leben so eine Art Maskenball ist, den ich spiele. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, mit meinem Schlüssel in die Hand nehme und die Tür aufmache und ich dann ganz für mich alleine bin, dann merke ich eigentlich, wie diese Maske von mir abfällt und ich für mich alleine bin und dieser Tag mich eigentlich kein Stückchen glücklicher gemacht hat. Ich merke irgendwie, dass dieses Maskentragen vielmehr eine Art innere Unruhe in mir hat und freisetzt. Wir fühlen uns irgendwo tief abgelehnt und das produziert wieder eine Art Ablehnung. Wir sind Abgelehnte und diese Konsequenz von Ablehnung ist Auflehnung. Das ist der zweite Punkt. Das ist der zweite Punkt. Die Konsequenz aus einem Lebensstil, der mir so widerfährt, dass ich Ablehnung erfahre. Ich kann gar nicht anders, als wieder verletzt irgendwie zu antworten und reaktiv zu sein und irgendwie auflehnend das irgendwie zu kompensieren. Und das war Herodes, ganz stark, ganz stark. Wenn man dann in Vers 3 liest, wo geschrieben steht, dass Herodes bei dieser Nachricht von Jesu Geburt erschrak und mit ihm ganz Jerusalem, dann war das so ein Erschrecken, nicht in so, in so einer Art wie, wow, awesome, das ist ja geil, sondern es war eigentlich eher so ein Erschrecken von, oh, oh, Jesus, der wird mir ganz gefährlich. Das ist schon ein Erschrecken der Hoffnungslosigkeit. Und was hat der Herodes gemacht? Herodes ruft dann diese ganzen spirituellen Führer, die ganzen Theologen und so, die ganzen Leute zu sich, mit denen der eigentlich ja nichts am Hut hat, mit denen der eigentlich gar nicht den gleichen Glauben teilt. Aber er missbraucht sie mal wieder, so als eine Art Wahrsagerkugel, und fragt dann die Leute, ja, was ist denn jetzt hier mit dem Stern und Jesus und muss ich jetzt hier irgendwie Angst haben und könnt ihr mir mal sagen, was hier so abgeht? Und die sagen ihm dann Folgendes in Vers 6. Sie zitieren ihm einen Text aus dem schönen Micha-Propheten, der 800 Jahre vorher geschrieben wurde. Und sie zitieren Folgendes. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Und da klingelt es bei Herodes. Fürst, Herrscher. Ganz klar, Herodes hatte Angst, dass sein Titel König der Juden und sein ganzes Machtareal quasi gestürzt wird. Und daraufhin in Vers 7 ruft er dann nochmal die gepimpte Wahrsagerkugel zusammen und holt seine ganzen Astrologen auch noch dazu und fragt dann mal wirklich so, wo ist denn jetzt hier dieser Jesus? Wo wird denn jetzt wirklich geboren? Wir müssen da jetzt hin, wir müssen da jetzt was machen. Und die erkennen das dann irgendwie und der Herodes schickt die dann los. Er schickt die dann los, ja, folgt diesem Stern und berichtet mir mal, denn ich möchte auch selbst dieses Kind anbeten. Da sieht man mal wieder, wie ironisch manchmal die Schreiber der Bibel sind. Denn ich würde sagen, das war vielleicht nicht eher so eine Art Anbeten von Herodes zu Jesus hin, sondern vielleicht eher eine Art Antöten, was er vorhatte. Und die Weisen ziehen dann los und interessanterweise kommen sie nicht mehr zurück, weil sie so geflasht sind, sie sind so voller Freude, weil sie dieses Kind, diese Geburt und das alles miterleben, wo sie merken, wow, das ist ja irgendwie nicht nur ein Baby und das ist auch nicht nur irgendein Herrscher, sondern das ist irgendwie, da ist noch mehr irgendwie. Und da erfährt der Herodes ja schon wieder Ablehnung, denn die kommen nicht zu ihm zurück, sondern bleiben bei Jesus und schon wieder Ablehnung. Und daraufhin reagiert der Herodes schon wieder mit Ablehnung oder sogar mit Auflehnung. Und zwar beschließt er dann, in ein paar Versen weiter, beschließt er dann, alle Knaben, 2 Jahre alt und jünger, alle umzubringen. Im ganzen Gebiet. Die müssen alle umgebracht werden. Dieser Jesus muss am besten sofort sterben. Auflehnung, ganz klar. Durch ein tiefes Erleben von Ablehnung lehnt sich Herodes auf und verfolgt jemanden und lehnt jemanden ganz zutiefst ab. Das ist irgendwo diese Art von Teufelskreislauf. Herodes erfährt ganz tief im Inneren eine tiefe Ablehnung von einem ganzen Volk. Und er erfährt so eine tiefe Ablehnung, obwohl er eigentlich dieses Machtstreben hat. Und genau daraufhin bezogen erfährt er diese Ablehnung. Weil er wird nicht akzeptiert als Herrscher, obwohl er dieser Herrscher sein möchte. Er möchte eine Person sein, die er gar nicht sein darf, weil er abgelehnt wird. Und das führt ihn dazu, auflehnend zu sein. Jemand zu sein, der nicht nur irgendwie dann wieder sagt, ja, du bist doof, sondern der aktiv sagt, du darfst nicht existieren. Und das ist so diese Art von Teufelskreislauf irgendwie, den ich aber auch irgendwie in meinem Leben merke, wie mein Herz tickt und auch in unserer Kultur merke. Ich war, ein kleines Beispiel dazu, ich war im Sommer in Berlin und dann war ich da in Neukölln unterwegs, so dieser neue, hippe Stadtteil mit den Künstlern und so weiter. Und dann kam ich doch tatsächlich bei so einer Bar vorbei, so eine ganz neue, hippe Weinbar und ich wollte so reingehen und dann gucke ich erstmal so, okay, da stand dann erstmal so an der Tür, stand so in einer coolen Schriftart, stand dann auf Englisch so folgende Worte. Hier sind folgende Menschen Gruppen nicht willkommen. Quasi wollte mir diese Bar sagen, hier sind folgende Menschen nicht willkommen und werden abgelehnt. Und dann haben sie so ein paar Menschengruppen aufgezählt, ne? So vor allem Leute, die diskriminierend sind oder die irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht so ganz gut rumkommen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das ist ja interessant. Hier gibt es vielleicht eine Art Menschengruppe, die werden diskriminiert in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, dass ihr sie diskriminiert, ist nicht gut. Das ist vielleicht auch eine gute Sache, dass man gegen Diskriminierung vorgeht. Aber hier gehen die noch einen Schritt weiter und sagen, du, der du jemanden diskriminierst, du wirst von uns jetzt auch diskriminiert. Du kommst nicht in unsere Bar rein, weil du jemand anderen diskriminierst. Weil du jemanden anderen ablehnst, lehnen wir dich auch ab. Müsst ihr mal beobachten. Das fand ich total interessant irgendwie. So diese Art von Teufelskreislauf. Man lehnt die ab, die andere Menschen ablehnen. Und so geht es immer weiter. Und immer weiter. Und immer weiter. Und es ist so pessimistisch. Und wenn wir jetzt am 14.12. hier sitzen, da kann ich ja nicht einfach hierbei stehen bleiben, in dieser Weihnachtszeit, von diesem pessimistischen Bild. Weihnachten bedeutet doch eigentlich im Kern was ganz anderes. Weihnachten bedeutet doch eigentlich im Kern, dass jemand diesen Teufelskreislauf, und ich sage jetzt mal ganz bewusst Teufelskreislauf, durchbricht und in eine abgelehnte Welt kommt, und sie nicht ignoriert, sondern sich an diese Welt anlehnt. Das ist mein letzter und dritter Punkt. Anlehnung. Da kommt Jesus, wird geboren. Das ist ja das Weihnachtsfest. Gott kommt auf die Erde. Oder Gottes Sohn kommt auf die Erde. Und er kommt von seinem Vater. Und er kommt von einer Beziehung voller Annahme, voller Herzlichkeit und Liebe. Er kommt aus einer Beziehung heraus, die wir uns doch nur wünschen an Weihnachten, kommt in eine Welt voller Ablehnung hinein. Allein dieser Gedanke ist ja schon erstmal irgendwie ganz komisch, dass so ein liebevoller Gott, ein annehmbarer Gott in eine Welt kommt, die voll ablehnend ist. Und die nicht nur ablehnend ist, die ihn sogar total selbst ablehnt. Jesus kommt ja auf die Erde und er erfährt sofort in höchster Form Ablehnung. In höchster Form. Denn er wird verfolgt und soll getötet werden. Und das steigert sich dann. Also Jesus lebt ungefähr 30 Jahre und das hat sich dann eigentlich während seines Lebens ist es gar nicht besser geworden, sondern es ist eigentlich wie eine Art Vulkan, hat sich das irgendwo zugespitzt und irgendwann in seinem Tod ist diese Art von Ablehnung ausgebrochen. Und ich finde es so interessant, dass Jesus, obwohl er auf die Welt kommt und erstmal eigentlich die ganzen Menschen sagen, du abgelehnt, du bist hier eigentlich, du sollst hier nicht sein. Also er wird von Anfang an, bekommt er die Identität von uns Menschen abgelehnt, diesen Stempel. Stell dir das mal für dein Leben vor. Du kommst auf diese Welt und wirst sofort abgelehnt, egal wer du bist. So kam Jesus auf diese Welt und das spitzte sich dann immer mehr zu. Ständig Ablehnung von allen möglichen Arten von Menschen. Vor allem von Menschen, die irgendwie eigentlich auch an Gott irgendwie geglaubt haben. So die ganzen Pharisäer und Theologen, die ihn irgendwie nicht so ganz immer angenommen haben. Und aber das Interessante ja dabei ist, dass Jesus, wenn man sich dann mal die Evangelien durchliest, eigentlich niemals ablehnend irgendwo sich verhält. Er ist nie irgendwie jemand, der dann aus einer vollen, krassen Wut heraus die ganzen Menschen irgendwie umbringt oder er hätte ja eigentlich genug Grund dazu, weil er selbst die Ablehnung erfährt, das einfach mit in die Welt wiederzubringen. Er hätte genug Grund dazu, das zu tun und zurückzusticheln. Denn es geht ja hier um Gerechtigkeit, oder? Jesus ist doch eigentlich ein guter Mann. Und er bekommt so viel Ablehnung. Das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwie Gerechtigkeit herrschen. Aber hier kommt der große Unterschied von Jesus und Herodes. Jesus hat und ist sogar selbst die beste Medizin gegen Ablehnung. Denn die beste Medizin gegen Ablehnung, und das steht vorne im Programmheft drin, die beste Medizin von Ablehnung ist das Erfahren von Annahme. Das war Jesus selbst. Und das veranlasst zum Beispiel Erich Fromm, ein Frankfurter Philosoph aus der Frankfurter Schule, zu sagen, dass das eigentlich doch der christliche Glauben ist. Nicht, dass ein Mensch kommt wie Jesus und irgendwie das große Machtstreben möchte, wie Herodes, sondern der kommt aus einer tiefen Macht, aus dem Himmel heraus, in diese Welt und macht sich so klein und demütig und dient dem Menschen sogar, obwohl er eigentlich allen Grund hätte, sich über sie zu stellen. Und hier ist der große Unterschied zwischen Herodes, dem Fürsten, und Jesus, dem wahren Fürsten, der die Schafe wirklich weidet, wie es in Vers 6 steht. Jesus ist dieser Inhalt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt. Jesus ist der Inhalt, wo Herodes einen Mangel verspürt. Denn wenn man Ablehnung erfährt, dann erfährt man oder bekommt man eine tiefe Angst. Und das führt einen dazu, eine Maske zu tragen. Und Angst heißt ja immer eigentlich, also wenn ich Angst habe, dann habe ich ja eigentlich immer einen Mangel. Und zwar an etwas Gutem. Und das ist der Punkt. Jesus Christus selbst kommt auf diese Erde und ist eigentlich genauso diese, der füllt genau diese Leere aus. Er ist selbst dieser Inhalt. Er füllt diesen Mangel aus. Und das fasziniert mich irgendwie zutiefst, dass jemand kommt, der genau weiß und mich genau versteht. Deswegen kommt er auf die Erde und kann mich genau verstehen, was eben mein ablehnendes Herz ist. Er kann genau verstehen, dass ich irgendwie so Knallkörper in mir trage, die, wenn Funken, also Ablehnung, auf mich draufkommen, dass sie sofort zerplatzen und explodieren. Jesus weiß genau, wie ich ticke. Der weiß genau, wie schnell ich eigentlich ablehnend sein kann. Und was sich vielleicht sehr schmalzig anhört, und was sich vielleicht nach Hollywood anhört, was sich jetzt vielleicht nach einem Happy End anhört, dass Jesus kommt und alles schön macht, ist eigentlich gar nicht wirklich das Hollywood, was wir vielleicht kennen. Denn Jesus erfährt so viel Ablehnung, identifiziert sich so stark mit unserem Leid. Und das finde ich ja so spannend. Gott ist nicht so ein Gott, der dann irgendwie hochtrabende philosophische Sätze entwirft, wie wir mit dem Leid und der Ablehnung und dem Ganzen umgehen können. Sondern er kommt einfach in diese Welt voller Ablehnung. Das ist seine Lösung für Ablehnung, dass er selbst kommt. Und die Pointe von seiner Ablehnung, die er erfährt, die Pointe ist doch eigentlich die, dass er am Kreuz stirbt. Und dass er dort Ablehnung erfährt. Und dann steht oben drüber Inri, dieses von den Römern. Das ist auch wieder Ironie. Wo dann geschrieben steht, du, Jesus, du bist doch der König der Juden. Aber so eine Art Verspottung eigentlich, die er da erfährt am Kreuz. Die machen sich über ihn lustig. Aber jetzt frage ich mich, oder vielleicht fragst du dich, warum musste eigentlich Jesus sterben? Also warum muss das die Lösung für die Ablehnung sein? Und hier ist der Punkt. Ich glaube, Jesus musste dafür sterben, weil ich, Michael Nickel, und vielleicht du, weil wir nicht mit dieser Ablehnung zurechtkommen. Egal wie stark wir sind. Und ich würde mich ehrlicherweise, ich sage das so ganz ehrlich, ich würde mich als einen starken Menschen bezeichnen. Ich würde mich als einen Menschen bezeichnen, der heilvoll aufgewachsen ist und der wenig Probleme hatte und der eigentlich einen starken Charakter hat. Und trotzdem würde ich sagen, nein, ich bin ein zutiefst abgelehnter Mensch und ich erlebe es immer wieder, wie ich in diesem Teufelskreislauf bin. Und ich merke, wie ich selbst da nicht rauskomme. Und das ist eben genau das, was am Kreuz passiert. Am Kreuz passiert genau das, dass Jesus diese Ablehnung auf sich nimmt und sagt, quasi, wenn ich das Kreuz jetzt hier so darstelle, dann sagt er eigentlich in dem Kreuz, was so damals der schlimmste Tod war für einen Märtyrer oder für einen jemand, der gefoltert wurde, sagt er eigentlich mit diesem Kreuzsymbol, sagt er eigentlich das hier genau: Kommt und gebt mir eure Ablehnung, denn ich weiß genau, ihr könnt damit nicht umgehen. Ihr bleibt immer irgendwo in diesem Teufelskreislauf, egal wie stark du bist. Und auch wenn du über die Probleme, die du vielleicht hast, drüber stehst, du schaffst es doch nicht. Denn du musst wieder über die Probleme lästern, du musst wieder darüber nachdenken und bist eigentlich ein tief verletzter Charakter. Und er sagt eigentlich im Kreuz: Komm, gib mir diese Ablehnung, denn ich kann damit umgehen. Und ich gehe so weit, dass ich mich opfere dafür und das auf mich nehme. Und das ist genau dieses Symbol. Jesus wird gekreuzigt mit offenen Armen. Dort wird die ganze Ablehnung gekreuzigt von uns Menschen, damit wir Annahme erfahren können. Damit wir genau eben das, was ich hier gerade darstelle, erfahren können. Offene Arme. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie nur ein Hilfsmittel ist, wie wir besser zurechtkommen können, oder dass irgendwie ein Konzept ist für schwache Menschen. Sondern ich glaube, gerade im Erkennen dessen, dass ich das brauche, bin ich eigentlich derjenige, der stark ist und in Gott stark ist. Und im Kreuz von Jesus Christus liegen die Gründe, warum ich abgelehnt wurde, und sind nicht mehr relevant für mein Leben. Sie müssen mich nicht mehr definieren. Sie müssen mich nicht mehr belasten. Natürlich wird nicht alles schön dadurch, aber hier ist jemand, der mir das abnimmt, worin ich eigentlich stecke. Im Kreuz zeigt eigentlich Gott seine tiefste Annahme zu uns Menschen. Das, was ich irgendwo und nirgendwo eigentlich erlebt habe, diese Annahme. Und deswegen kann ich sagen und eigentlich nur noch wieder diesen Satz wiederholen, der vorne auf dem Prospekt oder auf der ersten Seite steht, Prospekt, genau, und zwar, dass die beste Medizin unserer Ablehnung ist, dass wir eine Annahme erfahren, die Annahme von Jesus Christus. Amen. Wir hören jetzt noch zum Nachdenken ein schönes Musikstück und freue mich sehr drauf.